Falsche Wiedergabe von Inhalten. Die Argumentation des Buches ist komplex. Klarheit sollte nicht auf Kosten von Differenzierung gehen. Und sie speist sich aus unterschiedlichen Argumentationssträngen. Ich hatte dabei deutlich zwischen kulturellen und genetischen Faktoren unterschieden und jede Aussage vermieden, dass etwa bestimmte Ethnien oder die Angehörigen bestimmter Religionen genetisch weniger begabt seien als andere. Weder ist das meine Meinung, noch brauchte ich eine solche Annahme für meine Argumentation. Bereits ziemlich am Beginn des Buches schrieb ich: Zwar ist die genetische Ausstattung der Menschen aller Länder und Völker von großer Ähnlichkeit, nachweisbar vorhandene Unterschiede sind jedenfalls wesentlich kleiner als die Unterschiede in den Entwicklungsständen von Staaten, Gesellschaften und Volkswirtschaften. Doch es gibt große Unterschiede in der Mentalität der Völker und Gesellschaften. Das betrifft nicht nur traditionelle Bindungen religiöser und anderer Art. Es betrifft auch die normative Innen- und Außenlenkung des Menschen. Es betrifft die Loyalitätsstrukturen, die Maßstäbe sozialen Rangs sowie den Antrieb für Fleiß, Eigeninitiative und materielle Orientierung. Solche Mentalitäten und Traditionen sind, in dem weiten Rahmen, den die genetische Programmierung des Menschen zulässt, selbst historische Produkte. Sie werden durch Rahmenbedingungen geschaffen und ändern sich, wenn diese sich ändern, wenn auch nur langsam und über Jahrhunderte. Damit war klar, dass neben Demografie und Einwanderung kulturelle Faktoren im Mittelpunkt meiner Argumentation standen. Gerade die zusammenwirkende Dynamik aller drei Faktoren schafft die Probleme, die ich analysierte. Um meine Argumentation wirklich zu verstehen, musste man allerdings das Buch lesen. Um sie in groben Zügen zu verstehen, musste man mindestens korrekte Zusammenfassungen seines Inhalts lesen. Die tauchten in der Presse aber erst nach vielen Wochen auf, als die ersten seriösen Rezensionen erschienen. Es gab einige Ausnahmen. Frank Schirmacher von der FAZ hatte das Buch sehr früh und offenbar vollständig, wenn auch, wie mir schien, ohne seine Fußnoten, gelesen. Das zeigte seine Rezension, die am 29. August 2010, einen Tag vor Veröffentlichung meines Buches, erschien. Den Kern meiner Argumentation gab er darin zutreffend wieder. Zitat: Demografische Prozesse verändern nicht nur die Dynamik einer Gesellschaft. Weil sie ihre Zusammensetzung verändern, verwandeln sie auch die Märkte, die Mode und schließlich den Bildungs- und Wertekanon einer Gesellschaft. Zitat Ende. Schirmachers zentraler Vorwurf war jedoch, ich wolle, Zitat, eine völlig neue politische Debatte auslösen, die im Kern biologisch und nicht kulturell argumentiert. Zitat Ende. Dies begründete er mit meiner Argumentation zur Erblichkeit von Intelligenz und meiner Bezugnahme auf Charles Darwin und Francis Galton. Der Tabubruch bestand für Schirmacher offenbar darin, dass ich in Bezug auf die Entwicklung des Menschen neben der Kultur überhaupt die Biologie ins Spiel brachte. Sachliche Einwände gegen Teile meiner Argumentation brachte Schirmacher nicht. Er beschränkte sich darauf, Zweifel zu äußern und fasste jenen Teil meiner Argumentation, den er kritisierte, wie folgt zusammen. Genetische und ethnische Disposition begrenzen die Fähigkeit des Individuums ebenso sehr wie die ganzer Völker. Diese Zusammenfassung war nicht korrekt, denn er vermischte darin zwei Gedanken, die nicht in einen Satz gehören und die ich im Buch stets sorgfältig getrennt hatte. Genetische Grenzen der Intelligenz wirken immer nur auf der Ebene des Individuums und können auch nur dort sinnvoll analysiert werden. Kulturelle Prägungen wiederum wirken sich auf die Fähigkeit und den Willen von Völkern, Gesellschaften oder Religionsgemeinschaften aus, das intellektuelle Potenzial ihrer Mitglieder zu fördern und voll auszubilden. Diese Prägungen unterliegen über eingeübte Verhaltensmuster, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, einer kulturellen Vererbung. Wenn sich durch demografische Entwicklungen die ethnische oder religiöse Zusammensetzung einer Gesellschaft ändert, so hat dies auch Auswirkungen auf die durchschnittlichen kulturellen Prägungen. Hätte Schirmacher gründlicher gelesen, so wäre ihm die Vermischung zweier Gedanken, auf deren sorgfältige Trennung ich Wert legte, vielleicht nicht unterlaufen. Denn bereits im Vorabdruck des Spiegel war jene Passage enthalten, in der ich unter der Überschrift »Kulturelle Integrationsprobleme« schreibe: »Der relative Misserfolg der muslimischen Migranten kann wohl auch kaum auf angeborene Fähigkeiten und Begabungen zurückgeführt werden, denn er betrifft muslimische Migranten unterschiedlicher Herkunft gleichermaßen.« Rätsel gibt auch auf, warum die Fortschritte der zweiten und dritten Generation, soweit sie überhaupt auftreten, bei muslimischen Migranten deutlich geringer sind als bei anderen Gruppen mit Migrationshintergrund. Frank Schirmacher und ich wurden uns zu diesem Punkt auch in der Folge nicht einig, aber immerhin hielten wir unsere Diskussion auf einem bestimmten Niveau. Seine nachdenkliche, wenn auch im Kern unberechtigte Kritik mutierte allerdings in der weiteren Rezeption des Buches durch andere zu einer zentralen Falschaussage über seinen Inhalt. Matthias Matusek spottete, Zitat, »Die bei der FAZ verdammen bei Sarrazin besonders jene anstößigen Passagen, die er nicht geschrieben hat, aber eigentlich hätte schreiben wollen und die also erst mühsam rekonstruiert werden mussten, was sicherlich eine Heidenarbeit war.« Zitat Ende. Bereits 4 Tage vor Erscheinen des Buches hatte Christian Geier dessen Inhalt in der FAZ in einer Weise wiedergegeben, bei der Verfälschung in eine Fälschung mündete. Er schrieb, das SPD-Mitglied Sarrazin warnt vor den Ausländern. In meinem Buch war dieser Begriff aber keine relevante Kategorie, da er einer Legaldefinition unterliegt und dabei überhaupt kein vernünftiges Analysemaß darstellt. Ich sprach vielmehr von Menschen mit Migrationshintergrund und unterschied dabei nach regionaler, ethnischer und religiöser Herkunft. Die sich dabei zeigenden gruppenbezogenen Unterschiede waren der zentrale Bezugspunkt meiner Argumentation. Bei Christian Geier wurde daraus, Zitat, kulturell ist bei ihm ein Deckwort für genetisch. Wir werden auf natürliche Weise immer dümmer, weil ausgerechnet die kognitiv minder bemittelten Muslime in unserem Land die meisten Kinder zeugen. Damit erübrigen sich alle Überlegungen zu einer kontrollierten Einwanderungspolitik, sofern sie Muslime betrifft. Sarrazin hat sie aus genetischen Gründen storniert, ehe sie losgehen kann. Zitat Ende. Ich schrieb demgegenüber, wer über die Qualifikationsvoraussetzungen verfügt, die in Deutschland unter dem Stichwort Green Card diskutiert werden, kann selbstverständlich auch aus einem muslimischen Land kommen. In der Folge wurde die Feststellung, Sarrazin habe gesagt, Muslime seien genetisch dümmer, zu einer Standardbehauptung zahlreicher Medienbeiträge. Immerhin muss man der Redaktion der FAZ zugutehalten, dass sie sich aus verschiedenen Perspektiven mit den Thesen meines Buchs kritisch auseinandergesetzt hat, wie kein anderes Medium. Christoph M. Schmidt warf mir im Handelsblatt vor, Zitat, die geringere Bildungsleistung der türkischen Zuwanderer mit der hohen Vererbbarkeit von Intelligenz, Zitat Ende, zu erklären. Auch 3 Jahre später hatte das Handelsblatt offenbar nichts dazugelernt, denn Dietmar Neuerer schrieb dort noch im Juni 2013, Sarrazin habe behauptet, Türken und Araber seien mehrheitlich dümmer als Deutsche. Die Stuttgarter Nachrichten legten mir genetisch bedingte Bildungsdefizite von Muslimen in den Mund. Der Spiegel fragte den niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders im Interview, Sie kennen Thilo Sarrazins Buch. Teilen Sie seine Meinung, dass es genetische Gründe für die Minderwertigkeit bestimmter ethnischer Gruppen gibt? Besonders toll trieb es der Stern. Hans-Ulrich Jörges kritisierte, Zitat, Sarrazins These von der Erbdummheit der überwiegend türkischen Migranten. Zitat Ende. Sein Kollege Friedemann Kohler rundete dies gleich auf zu, Zitat, Sarrazins unhaltbaren Thesen von einer genetisch bedingten Minderbegabung der Zuwanderer. Zitat Ende. Und Ulrike Posche meinte, Sarrazin bescheide, Zitat, den Muslimen geringere Intelligenz und damit auch geringere Integrationsfähigkeit. Zitat Ende. Heribert Prantl klagte in der Süddeutschen Zeitung, Sarrazin, Zitat, suggeriert, die Integration der Muslime sei wegen der Dummheit der Muslime auch gar nicht wünschenswert. Zitat Ende. Franziska Augstein unterstellte mir, ausgerechnet, bei der Verleihung des Otto-Brenner-Preises als Forderung, Zitat, die Vermehrung der Auswärtigen, der genetisch Minderbemittelten, müsse man verhindern. Zitat Ende. Arno Wittmann warf mir in der Frankfurter Rundschau vor, aus der, Zitat, Idee, 50-80% der Intelligenz sei erblich, gravierende Mentalitätsunterschiede, nicht zwischen Einzelnen, sondern zwischen verschiedenen Völkern, Zitat Ende, abzuleiten. Er sprach von Volksverhetzung und beobachtete, wie das Denken umschlägt in Wahn. Sarrazin sei ein Fall nicht nur für die Justiz. Der Historiker und Antisemitismusforscher Wolfgang Benz klagte, Zitat, abermals wird eine religiöse Gruppe mit bestimmten Eigenschaften belegt, die aus Glaube und Kultur abgeleitet werden. Sogar der Schritt, so etwas wie einen muslimischen Charakter biologisch festzulegen, ist vollzogen worden. Von Thilo Sarrazin. Zitat Ende. Und noch im Mai 2013 fantasierte die Journalistin Daniela Kaya in der Zeit, Zitat, während nach Sarrazin Genetik und Kultur der Einwanderer Intelligenz und die Fähigkeit zur Vernunft verhindern, kündigt sich bei Buschkowski der Untergang des Abendlandes in der sinkenden Currywurstdichte in seinem Wohnumfeld an. Zitat Ende. Diese in den Medien über viele Monate, eigentlich bis heute, wiederholten Falschaussagen und Fehlzitate führte ich zunächst darauf zurück, dass viele Journalisten nicht selber lesen, sondern das übernehmen, was sie woanders gelesen oder gehört haben. Das ist nicht nur generell bequem, sondern in meinem Falle war es natürlich auch besonders opportun. Die mir untergeschobene Aussage, Muslime oder Ausländer seien genetisch dümmer, enthielt nämlich ein maximales Empörungs- und Skandalisierungspotenzial. Unklar war mir, ob solche Fälschungen absichtlich vorgenommen wurden oder wildwüchsig entstanden, weil die moralische Empörung das genaue Lesen verhinderte, beeinträchtigte oder die Urteilskraft trübte. Dass in deutschen Medien, auch in den Printmedien, selten genau gelesen wird, war mir schon vor Jahrzehnten aufgefallen. Auch hatte ich den Eindruck gewonnen, dass sich die Problematik im Laufe der Zeit verschlimmert hatte. Vielleicht unterlag ich aber auch einer Täuschung und war früher nur unkritischer oder leichter beeindruckbar gewesen. Psychologisch konnte man fast den Eindruck gewinnen, es handele sich um eine Art kollektive Projektion. Vorurteile, die ich weder hatte noch in meinem Buch zum Ausdruck brachte, wurden auf dessen angebliche Aussagen projiziert und fielen so auf ihre Urheber zurück. Klar war jedenfalls, dass diese falsche Wiedergabe eines Kernelementes meines Buches nicht ausrottbar schien. So viele Korrekturen und Dementis ich auch anbrachte, diese Falschaussagen sprossen munter weiter wie Löwenzahn auf der Frühlingswiese. Nahezu grundsätzlich gleichgesetzt wurden zudem in vielen Beiträgen muslimische Migranten mit Migranten und jene wiederum mit Ausländern. Dabei ging unter oder wurde bewusst unterschlagen, dass die Differenzierung zwischen Herkunftsgruppen gerade eine Pointe meines Buches war und die Herausarbeitung der Unterschiede zu seinen wesentlichen Erkenntnissen gehörte. Zudem fiel unter den Tisch, dass der Begriff des Ausländers seit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts gar nichts mehr erklärt. Auch bei diesen Gleichsetzungen und Verwechslungen, die viele meiner Aussagen geradezu ins Absurde verdrehten, war nicht genau zu klären, welcher Teil davon auf bewusster Verfälschung und welcher auf gedanklicher Schlampigkeit und unzureichendem eigenen Wissen beruhte. Auch die Differenzierungen, die ich innerhalb der Gruppe der muslimischen Migranten vornahm, blieben zumeist unerwähnt. Ein Streitgespräch brachte die Sache schließlich auf den Punkt. Am 28. September 2010 veranstaltete das Münchner Literaturhaus eine Diskussion zwischen mir, dem Handelsblatt-Chefredakteur Gabor Steingart und dem Münchner Soziologieprofessor Armin Assei. In seinem Eingangsstatement zitierte Steingart aus meinem Buch wie folgt: Für Kinder von Migranten ist der Misserfolg bereits mit der Geburt besiegelt, denn sie erben gemäß den Mendelschen Gesetzen die intellektuelle Ausstattung der Eltern. Jeder Zuhörer oder Leser, der dem Zitat Glauben schenkte, musste zum Schluss kommen, Sarrazin habe geäußert, dass Migranten generell genetisch bedingt dümmer seien. Ich war empört über dieses Falschzitat und brachte das auch in meiner Antwort deutlich zum Ausdruck. Die weitere Diskussion an diesem Abend nahm einen entsprechend stürmischen Verlauf. Erst einige Tage später, nachdem mir das Handelsblatt mit dem Abdruck von Steingarts Rede vorlag, konnte ich das Zitat überprüfen. Im Kapitel Arbeit und Politik meines Buches wurde ich fündig. Um Migranten ging es dort aber gar nicht. Dort hatte ich vielmehr über Probleme der deutschen Unterschicht sowie Fehlsteuerungen im Transfersystem gesprochen, die den Kinderreichtum bei Transferempfängern begünstigen. Dort schrieb ich: Für einen großen Teil dieser Kinder ist der Misserfolg mit ihrer Geburt bereits besiegelt. Sie erben erstens gemäß den Mendelschen Gesetzen die intellektuelle Ausstattung ihrer Eltern und werden zweitens durch deren Bildungsferne und generelle Grunddisposition benachteiligt. Es folgte ein Hinweis auf das nachfolgende Bildungskapitel. Dies war das längste Kapitel des Buches, und dort diskutierte ich ausführlich die Möglichkeiten, die erwähnten Benachteiligungen durch das Bildungssystem zu kompensieren. Nach dem Falschzitat fuhr Steingart in seiner Rede fort, die Notwendigkeit von Bildung anzupreisen, ganz so, als befände er sich damit im Gegensatz zu meiner Analyse. Dabei trug er in diesem Punkt, was mich anging, Eulen nach Athen. Erst nach dem Bildungskapitel kam übrigens das Kapitel über Einwanderung und Integration. Das von Steingart benutzte Zitat war nicht nur falsch, es führte auch an einem zentralen Punkt zu einem völlig falschen Eindruck über meine Aussagen. Ich möchte Gabor Steingart eine bewusste Fälschungsabsicht zwar nicht unterstellen, vielleicht hatte ihm ja ein Mitarbeiter die Zitate aufbereitet, aber das Falschzitat passte gut in seine Argumentationslinie. Und es folgt genau jener Logik, die ich in der Einleitung am Beispiel des Spiegelredakteurs Maximilian Popp dargestellt habe. Viele der rund 1000 Zuhörer unseres Streitgesprächs registrierten sehr wohl, dass Gabor Steingart meine Aussagen falsch und tendenziös wiedergegeben hatte und äußerten ihren Unmut. Es wurde nicht besser, als Armin Nasseye erklärte, Sarrazin verwende, Zitat, die Technik eines Kleinbürgers, um mit einer ungeordneten Welt klarzukommen. Zitat Ende. Der eine unterstellte mir also implizit Rassist zu sein, der andere meinte, ich hätte wohl den Überblick verloren. Die Reaktion des Publikums fiel deutlich aus. Peter Fahrenholz jammerte dazu in der Süddeutschen Zeitung, Zitat, das gediegene Münchner Bürgertum hat sich schrecklich daneben benommen. Zitat Ende. Und beklagte mangelhafte Diskussionskultur. Zitat, er, Sarrazin, hat mit Mitteln der Provokation ein längst bekanntes, gleichwohl drängendes Problem zum öffentlichen Gesprächsgegenstand gemacht und damit zugleich das Klima so vergiftet, dass die Debatte darüber gar nicht geführt werden kann. Zitat Ende. Dass Steingart an zentraler Stelle mit einer gefälschten Aussage von mir argumentiert hatte, die mich zum Rassisten abstempelte, war ihm gar nicht aufgefallen. Mit einem Schuss professoralem Hochmut benotete Armin Nasseye den Abend so. Das Publikum brachte ein Sacrificium Intellectus, ein Opfer des Intellekts, um den Traum einer reinen Ordnung träumen zu können. Der Kater nach dem Erwachen wird umso stärker sein. Auch diesem beamteten Intellektuellen war nicht aufgefallen, dass Steingart ein gefälschtes Zitat zum Zentrum seiner Argumentation gemacht hatte. Gern hätte ich an diesem Abend, wie an vielen anderen, mit einem gründlichen Leser detailreich über Inhalte diskutiert und mir dabei Ungenauigkeiten, Denkfehler und krasse Irrtümer vorhalten lassen. Soweit kam es nicht. Nils Minkmar vom Feuilleton der FAZ immerhin hatte das Buch gelesen. Besonders gründlich offenbar jene Passagen, die sich mit meiner persönlichen Entwicklungsgeschichte befassten. Er las darin Heimweh nach der Vergangenheit. Sarrazin, Zitat, ist ein moderner Faust. Um den schönen historischen Augenblick zu bewahren, würde er einen Pakt mit dem Teufel eingehen. Zitat Ende. Die Trauer um ein vergehendes Deutschland als Generationenphänomen? Nils Minkmar zog die Parallele zu einem türkischstämmigen Reinigungsunternehmer in Wiesbaden, der zu ihm sagte, »Ich habe, mein Herr, Sehnsucht nach den Tagen meiner Kindheit. Das ist eine reizvolle, fast wunderbare, wenn auch verfehlte und subjektivistische Fehlinterpretation meines Buches. Insgesamt aber lief es leider so. Journalisten, die das Buch zum größten Teil nicht gelesen hatten, informierten die Öffentlichkeit über dessen Inhalt, woraufhin Teile des Publikums meinten, auf die Lektüre verzichten zu können, da sie ja den Inhalt aus den Medien kannten. Auch Helmut Schmidt war offenbar das Opfer eines von den Medien vermittelten Missverständnisses, als er gegenüber Giovanni Di Lorenzo bemerkte: Die Vermischung von Vererbung, einem genetischen Vorgang, mit kultureller Tradition, diese Vermischung halte ich für einen Irrtum. Unterschlagung von Differenzierungen, gezielte Missverständnisse. Mit der, bewusst oder unbewusst, falschen Wiedergabe von Inhalten und Kernaussagen ging das unter den Tisch fallen bzw. die Unterschlagung von Differenzierungen Hand in Hand. Aus muslimischen Migranten wurden Ausländer. Aus Projektionen, deren Annahmen offengelegt und damit überprüfbar waren, wurden Prognosen. Aus empirisch belegten statistischen Aussagen wurden Pauschalierungen. Aus der Benennung der Häufung von Problemen bei bestimmten Bevölkerungsgruppen wurde Diskriminierung oder Verunglimpfung. Heribert Prantl füllte in der Süddeutschen Zeitung unter der Überschrift »Willkommen« eine ganze Seite über die Integration der Migranten, ohne die ins Zentrum meiner Analyse gestellten gruppenbezogenen Unterschiede auch nur zu erwähnen. Der deutsche Integrationspapst Klaus J. Bade machte sich gar nicht erst die Mühe, meinem Buch irgendwelche Fehler nachzuweisen. Er meinte lediglich pauschal, dass ich den Forschungsstand nicht überblicke. Den Erfolg des Buches erklärte er mit Verlustängsten und sah in dem Einwanderungsunbehagen, Zitat, nur einen Spielball unter anderen im breiten Feld von Politikverdrossenheit und Protestverhalten. Zitat Ende. So verschob er die Probleme von der realen auf die psychologische Ebene. Letztlich griff er damit den besorgten Bürger an und erklärte ihn für inkompetent bei der Beurteilung von Einwanderungs- und Integrationsfragen.